Erster Jahwe sprach zu Mose in der Wüste Sinai, im Offenbarungszelt, am ersten Tag des zweiten Monats im zweiten Jahr, nachdem die Israeliten Ägypten verlassen hatten, und gab ihm einen Befehl: Zweiter, zählt alle männlichen Israeliten, Stamm für Stamm und Familie für Familie, und schreibt ihre Namen auf. Dritter, ihr, Mose und Aaron, sollt alle Männer in Israel zählen, die 20 Jahre oder älter und zum Kriegsdienst fähig sind, und sie nach ihren Gruppen ordnen. Vierter, von jedem Stamm soll ein Anführer der Familien euch helfen. Fünfter, dies sind die Namen der Männer, die euch helfen sollen: von Ruben Elizur, der Sohn Sedeurs. Sechster, von Simeon Selumiel, der Sohn Zurisadais. Siebter, von Juda Naasong, der Sohn Aminadabs. Achter, von Issachar Netanil, der Sohn Zuas. Neunter, von Sebulon Eliab, der Sohn Helons. Zehnter, von den Söhnen Josefs, von Ephraim Elisama, der Sohn Amihuds, und von Manasse Gamlil, der Sohn Pedazurs. Elfter, von Benjamin Abidan, der Sohn Gideones. Zwölfter, von den Ahiser, der Sohn Amisadais. Dreizehnter, von Asapagiel, der Sohn Ochrans. Vierzehnter, von Geadi Eliasaph, der Sohn Degüls. Fünfzehnter, von Naphtali Ahira, der Sohn Enans. Sechzehnter, diese Männer waren die ausgewählten Anführer der Stämme und die Oberhäupter der Tausendschaften Israels. Siebzehnter, Mose und Aaron riefen die Männer, deren Namen genannt worden waren, zu sich. 18. Am ersten Tag des zweiten Monats versammelten sie die ganze Gemeinde, damit sich alle Männer ab 20 Jahren nach ihren Stämmen, Familien und Namen eintragen ließen. 19. Sie zählten sie in der Wüste Sinai, genau wie Jahwe es Mose befohlen hatte. 20. Die Nachkommen Rubens, des erstgeborenen Sohnes Israels, wurden nach ihren Geschlechtern und Familien gezählt, wobei alle männlichen Personen ab 20 Jahren, die zum Kriegsdienst fähig waren, erfasst wurden. 21. Vom Stamm Ruben wurden 46.500 Männer gezählt. 22. Die Nachkommen Simeons wurden nach ihren Geschlechtern und Familien gezählt, wobei alle männlichen Personen ab 20 Jahren, die zum Kriegsdienst fähig waren, erfasst wurden. 23. Vom Stamm Simeon wurden 59.300 Männer gezählt. 24. Die Nachkommen Gads wurden nach ihren Geschlechtern und Familien gezählt, wobei alle männlichen Personen ab 20 Jahren, die zum Kriegsdienst fähig waren, erfasst wurden. 25. Vom Stamm Geadi wurden 45.650 Männer gezählt. 26. Die Nachkommen Judas wurden nach ihren Geschlechtern und Familien gezählt, wobei alle männlichen Personen ab 20 Jahren, die zum Kriegsdienst fähig waren, erfasst wurden. 27. Vom Stamm Juda wurden 74.600 Männer gezählt. 28. Die Nachkommen Issachars wurden nach ihren Geschlechtern und Familien gezählt, wobei alle männlichen Personen ab 20 Jahren, die zum Kriegsdienst fähig waren, erfasst wurden. 29. Vom Stamm Issachar wurden 54.400 Männer gezählt. 30. Die Nachkommen Sebulons wurden nach ihren Geschlechtern und Familien gezählt, wobei alle männlichen Personen ab 20 Jahren, die zum Kriegsdienst fähig waren, erfasst wurden. 31. Vom Stamm Sebulon wurden 57.400 Männer gezählt. 32. Was die Söhne Josefs betrifft, so wurden die Nachkommen Ephraims nach ihren Geschlechtern und Familien gezählt, wobei alle männlichen Personen ab 20 Jahren, die zum Kriegsdienst fähig waren, erfasst wurden. 33. Vom Stamm Ephraim wurden 40.500 Männer gezählt. 34. Die Nachkommen Manasses wurden nach ihren Geschlechtern und Familien gezählt, wobei alle männlichen Personen ab 20 Jahren, die zum Kriegsdienst fähig waren, erfasst wurden. 35. Vom Stamm Manasse wurden 32.200 Männer gezählt. 36. Die Nachkommen Benjamins wurden nach ihren Geschlechtern und Familien gezählt, wobei alle männlichen Personen ab 20 Jahren, die zum Kriegsdienst fähig waren, erfasst wurden. 37. Vom Stamm Benjamin wurden 35.400 Männer gezählt. 38. Die Nachkommen Dans wurden nach ihren Geschlechtern und Familien gezählt, wobei alle männlichen Personen ab 20 Jahren, die zum Kriegsdienst fähig waren, erfasst wurden. 39. Vom Stamm Dan wurden 62.700 Männer gezählt. 40. Die Nachkommen Assers wurden nach ihren Geschlechtern und Familien gezählt, wobei alle männlichen Personen ab 20 Jahren, die zum Kriegsdienst fähig waren, erfasst wurden. 41. vom Stamm Asser wurden 41.500 Männer gezählt. 42. die Nachkommen Naphtalis wurden nach ihren Geschlechtern und Familien gezählt, wobei alle männlichen Personen ab 20 Jahren, die zum Kriegsdienst fähig waren, erfasst wurden. 43. vom Stamm Naphtali wurden 53.400 Männer gezählt. 44. das sind die Männer, die Mose, Aaron und die Anführer Israels gezählt haben, es waren 12 Anführer, je einer für seinen Stamm. 45. alle Israeliten, die nach ihren Familien gezählt wurden und 20 Jahre oder älter und zum Kriegsdienst fähig waren, 46. betrugen insgesamt 603.550 Männer. 47. die Leviten wurden jedoch nicht mit den anderen Stämmen gezählt. 48. Jahwe sprach zu Mose und sagte, 49. du sollst den Stamm Levi nicht zählen und ihre Gesamtzahl nicht zusammen mit den anderen Israeliten aufnehmen. 50. die Leviten sollen für das Offenbarungszelt und alle seine Geräte zuständig sein. Sie sollen das Zelt und seine Geräte tragen, es bedienen und sich rings um das Zelt lagern. 51. wenn das Offenbarungszelt weiterzieht, sollen die Leviten es abbauen, und wenn es Halt macht, sollen sie es wieder aufbauen. Jeder Fremde, der sich dem Zelt nähert, soll getötet werden. 52. die anderen Israeliten sollen sich in ihren Lagern und unter ihren Bannern aufstellen, jeder in seiner Gruppe. 53. die Leviten sollen sich rings um das Offenbarungszelt lagern, damit kein Unglück über die Gemeinde der Israeliten kommt. So sollen die Leviten den Dienst am Offenbarungszelt verrichten. 54. die Israeliten taten alles genau so, wie Jahwe es Mose befohlen hatte.